Bei den lange verschleppten Verhandlungen zur Neuwahl sucht Mazarin, der Nachfolger Richelieus, die Habsburger von der Krone auszuschließen und, unterstützt durch Schönborn, den bayerischen Kurfürsten Ferdinand Maria oder den Pfalzgrafen von Neuburg durchzusetzen. Aber der Kurfürst von Bayern entzieht sich dieser Versuchung. So wird dann am 18. Juli 1658 der erst 18-jährige Leopold Ignatius, des Kaisers Sohn, einstimmig gewählt, aber mit einer Wahlkapitulation, die dem Kaiser zu Frankreichs Vorteil außenpolitisch die Hände bindet. Er darf den Feinden des allerchristlichsten Königs keinen Vorschub leisten, das heißt Spanien nicht helfen, das immer noch im Krieg mit Frankreich liegt. Dafür bindet sich dieses, nichts gegen Kaiser und Reich zu unternehmen. Innerpolitisch verpflichtet sich der Kaiser, den Landesherrn gegen seine Landstände zu decken. Dem geschäftigen Schönborn gelingt es am 15. August, die beiden bestehenden Verteidigungsbünde unter Ausschluss Brandenburgs und Aufnahme von Schweden und Hessen-Kassel zur Rheinischen Allianz zusammenzufassen. Tags darauf tritt ihr bereits der König von Frankreich bei. Es ist die gegenseitige Verpflichtung zur Aufrechterhaltung des Westfälischen Friedens. Greift in dem eben tobenden schwedisch-polnischen Krieg der Brandenburger den schwedischen Besitz in Deutschland an, werden die Bundesteilnehmer mit einem Bundesheer den Schweden helfen. Auf 3 Jahre abgeschlossen, wird der Bund 2-mal verlängert und durch Beitritte, 1665 auch des Brandenburgers, erweitert, jedoch 1668 am Tag seiner Gründung aufgelöst. Er hat keine politische Bedeutung erlangt. Brandenburg unter seinem Kurfürsten Friedrich Wilhelm 1640 bis 1688 zielbewusst geleitet, greift zunächst mit Karl Gustav von Schweden verbündet und mit ihm gemeinsam in der Schlacht bei Warschau am 28. bis 30. Juli 1656 siegreich in den schwedisch-polnischen Krieg 1655 bis 1660 ein. Dann auf die Seite der Dänen und Polen gegen die Schweden tretend, erobert es im Verein mit einem österreichischen Heer den größten Teil des schwedischen Vorpommern. Doch muss der Kurfürst diese Eroberung durch das Eingreifen Frankreichs zugunsten der Schweden aufgeben. Er erreicht aber 1660 im Frieden von Oliva als köstlichen Kampfeslohn die Unabhängigkeit Preußens von Polen. Seit dieser Zeit hält sich Schweden nur noch durch französische Gunst in seinem deutschen Besitz. Nach langem Zögern lässt der neue Kaiser endlich am 20. Jänner 1663 wegen der drohenden Türkengefahr einen neuen Reichstag eröffnen. Aber ein 1662 gegründeter Fürstenverein, geführt von dem Welfen und Pfalz-Neuburg, wünscht zunächst die Beratung der Reichskriegsverfassung und einer immerwährenden Wahlkapitulation. Da die Beratungen niemals abgeschlossen werden, ist so der immerwährende Reichstag zustande gekommen. Der Kaiser erreicht die Türkenhilfe nicht als allgemeinen Beschluss, sondern nur als Einzelhilfe, auch vom Rheinbunde. Sogar ein französisches Kontingent wird durch den ehrgeizigen Ludwig XIV. Geboten. Die Hilfe kommt wieder zu spät. Durch siebenbürgische Händel ist Leopold mit den Türken in Krieg verwickelt worden, deren tatkräftiger Großwesir Mohammed Köprülü mit 120.000 Mann im Felde erscheint. Von den bewilligten Truppen der Reichshilfe sind nur 10.000 Mann für die Entscheidung nicht mehr rechtzeitig auf dem Kriegsschauplatz erschienen. Die Kaiserlichen erfechten mit brandenburgischer Hilfe in Nordungarn bei Levenz unter Dessouche einen Sieg, aber gegen den sonst bewährten Monte Cuccoli können die Türken vordringen und, ohne dass er es zu verhindern vermag, Neuhäusel nehmen. Sie dringen noch weiter gegen das ausgesetzte Innerösterreich vor, bis es gelingt, den über die Raab vorgehenden Großwesir am 1. August 1664 bei St. Gotthard zu schlagen. Trotz dieses glänzenden Erfolges, an dem auch ein französisches Kontingent mitgewirkt hat, schließt der Kaiser einige Tage später den Frieden von Eisenburg ab, der den Türken das eroberte Neuhäusel belässt und den türkischen Kandidaten für Siebenbürgen, Michael Apafi, anerkennt. Ja, dem Sultan wird ein freiwilliges Geschenk von 200.000 Talern entrichtet. Zu diesem mit dem erfochtenen Sieg so seltsam kontrastierenden Frieden bestimmt den Kaiser bereits die Sorge vor der ausgreifenden Eroberungspolitik der Franzosen. Es ist unheimlich zu sehen, wie nach dem Westfälischen Frieden bald da, bald dort französische Truppen im Westen Deutschlands erscheinen, als wäre dieser bis tief in das Innere des Reichs hinein bereits eine französische Einflusssphäre. Bis auf die Tage Napoleons und die Zeit der rheinischen Separatisten ist es die größte Machtentfaltung Frankreichs auf deutschem Boden. Bereitwillig greift es als Bundesgenosse in innerdeutsche Händel ein, so in einem Streit zwischen der Pfalz und dem Bischof von Worms, so zugunsten des Erzbischofs von Mainz, als dieser die Stadt Mainz unterwerfen will, so in einem Streit im Welfenhause. Der Welfe Johann Friedrich, der nach dem Tode des kinderlosen Herzogs Christian Ludwig von Celle Calenberg und Grabenhaben erhält und in Hannover residiert, ist der französischen Politik völlig ergeben. Diese kleinen und großen Gefälligkeiten, diplomatischen, militärischen oder finanziellen Aushilfen, machen sich für den Reichsstand Frankreich glänzend bezahlt. Geht das ein Menschenalter so weiter, dann wird der Sonnenkönig bald alle Fürsten im Reich in der Tasche haben. Erfreulich wirkt in dieser Zeit, dass sich das tapfere Bremen, unterstützt von Brandenburg, Holland und Dänemark, im Frieden von Habenhausen 1666 die Reichsunmittelbarkeit gegen Schweden behauptet. Braunschweig aber muss im selben Jahre im Vertrag von Riddagshausen dem Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel huldigen. Auch Magdeburg, das nach der Reichsstandschaft strebt, muss dem Administrator August von Sachsen und dem großen Kurfürsten huldigen, der in allen Händeln im Norden und Nordwesten Deutschlands die maßgebende Macht wird. Er zwingt auch Münsters kriegerischen Bischof Bernhard von Galen von seinem auf eigene Faust unternommenen Krieg gegen die Niederländer abzustehen.